Ich wählte mich an diesem Morgen, wie an fast jedem Morgen, ins Netz, um meine E-Mail durchzusehen. Ich bekomme gerne E-Mail, auch wenn es manchmal überhand nimmt. Vor allem dann, wenn ich mehrere Tage nicht in meine Mailbox gesehen habe. Das Vorfinden von 50 oder mehr elektronischer Nachrichten, unter denen sich immer auch einige recht umfangreiche elektronische Zeitungen, die ich abonniert habe, befinden, macht mich unruhig. Alles muss gelesen, vieles beantwortet werden. Habe ich mehr als 5 Tage nicht in die Box gesehen, liegt die Anzahl der Nachrichten nicht selten weit über 100. Dann ist die Grenze dessen, was ich noch schaffen kann, überschritten. Beim letzten Mal, als das passierte, entschloss ich mich zu einem interessanten Experiment. Was wird wohl geschehen, wenn ich alle Nachrichten lösche, ohne sie vorher gelesen zu haben? Wichtige Nachrichten gingen verloren, sensationelle Neuigkeiten würden nicht zu meiner Kenntnis gelangen, zukunftsweisende Entwicklungen an mir vorübergehen. Doch nichts passiert. Mir entging einfach der Inhalt der Nachrichten und es hatte keine Konsequenzen. Informationen haben die Angewohnheit, so zu tun, als seien sie von Bedeutung. Erhält man viele Informationen, ist vieles von Bedeutung. Erhält man so viele Informationen, wie man gerade noch verarbeiten kann, ist alles von Bedeutung. Auf diese Weise entsteht ein kleiner Käfig aus Wichtigkeiten, von denen man zwangsläufig glaubt, er sei die Welt. Die Delete-Taste befreit einen aus dem Käfig der Informationen, wenn man den Mut hat, sie zu drücken. So spricht der SysOp, der System Operator, der Verwalter des Netzes, in dem ich mein digitales Zuhause habe. An dem Morgen, von dem ich gerade erzählte, und der ein Online-Morgen wie jeder andere war, fand ich eine E-Mail-Nachricht, aus der ich nicht schlau wurde. Sie bestand aus einer Ansammlung kryptischer Zeichen und mir unverständlicher Textzeilen. Augenfällig ein Code, und ich vermutete, die Nachricht sei irrtümlich in meine Box gelangt. Doch sie enthielt meine Adresse, michaelesser@magicvillage.de. Magic Village ist ein kleines Computernetz in Deutschland. Wir haben ungefähr 10.000 Leute in diesem Netz und 30 Einwählknoten, also Orte, große und mittlere Städte in Deutschland, über die man sich dort einwählen kann. Magic Village gehört zum Internet, dem weltgrößten Netz aller Netze. Ich beantwortete die Nachricht und wies höflich darauf hin, dass die E-Mail wohl irrtümlich an mich gegangen sei. Stunden später erhielt ich eine Nachricht vom SysOp, eine generelle Warnung an alle, die die kryptische E-Mail bekommen hatten. Es gab offensichtlich mehrere Adressaten in unserer Netzgemeinde. Wenn ich solch eine E-Mail bekommen hätte, so die eindringliche Warnung, sollte ich sie auf keinen Fall beantworten und in jedem Fall, so die eindringliche Aufforderung, den SysOp vom Empfang der Mail in Kenntnis setzen. Der Aufforderung kam ich unverzüglich nach. Auf die Warnung aber konnte ich nicht mehr hören. Ich hatte bereits geantwortet. Und das sollte kurze Zeit später mein digitales Leben nachhaltig verändern. Ich war, ohne das jetzt schon zu ahnen, in die Welt der Hacker und der Wesen, die sie schaffen, der Data Agents, Netzviren und digitalen Roboter, auch Bots genannt, geraten. Doch von all dem erfuhr ich erst später. Zunächst beschloss ich, den SysOp zu befragen, was hinter der Warnung steckte. Die E-Mail war ein Spybot, vielleicht auch ein Hackbot, in jedem Fall eine Gefahr. Der Bot wurde ins System geschickt, hat dort möglicherweise eine ganze Zeit lang gehockt, Vorgänge aufgezeichnet und dann an seinen Schöpfer weitergeleitet. Der hat die Daten von einem Taskbot auswerten lassen und dann einen Clonebot losgeschickt, der sich in unserem System vermehrte und je eine Kopie von sich in die Mailboxen der ausgesuchten Opfer gestellt hat. Ich bin ein Opfer, wie es aussieht. Als ich nachfrage, wie es dazu kommen konnte, sagte der SysOp, es handelt sich um Leute, von denen der Sender der Bots annimmt, dass sie dumm genug sind, die Mail zu beantworten. Dumm genug, um auf Spybots, Hackbots, Taskbots und Clonebots hereinzufallen, nicht einmal zu bemerken, dass man einem ganzen Zoo digitaler Unwesen in die Falle gegangen ist. Dumm genug, einfach freundlich zu sein und jemanden darüber zu informieren, dass man von ihm eine E-Mail vorgefunden hat, die scheinbar irrtümlich angekommen ist. Dumm genug. SysOps reden so. Sie halten jeden für dumm, der sich im Technolatein des Netzes und seiner Funktionsweise nicht auskennt. Sysops sind vielbeschäftigte Leute, die von vielen unerfahrenen Neulingen im Netz immer wieder das Gleiche gefragt werden. Wie funktioniert dies? Wie mache ich das? Warum passiert dieses oder jenes nicht, wenn ich das und das mache? Und so weiter. Sysops hassen die meisten User. Sie hassen aber vor allem Hacker, denn die machen ihnen das Leben zusätzlich schwer. Und Hacker haben zudem die Eigenschaft, dass sie sich mindestens so gut, oft sogar besser im System und im Netz auskennen als die Sysops. Es ist ein ständiger Krieg zwischen diesen beiden Gruppen, der immer neue Strategien, immer genialere Programmierungen, immer perfektere Angriffs- und Abwehrmechanismen hervorbringt. Ein Prozess, wie ihn Charles Darwin einmal für das biologische Leben entdeckt und aufgeschrieben hat. Im Cyberspace scheint es etwas Ähnliches zu geben. Und das weckte mein Interesse. Außerdem konnte ich das nicht auf mir sitzen lassen, dieses Leute, von denen der Sender der Bots angenommen hat, dass sie dumm genug sind, die Mail zu beantworten. Ich stieg also in die Problematik ein, suchte Menschen auf, die ihre Tage und Nächte vor Computermonitoren verbringen und dort Dinge tun, von denen ich bis dahin nur andeutungsweise gehört hatte. Vor manchen Monitoren, sollte ich erfahren, sitzen Leute, die so etwas wie elektrische Lebewesen erzeugen, die sie dann ins Netz entlassen. Um das in seiner ganzen Konsequenz zu verstehen, was mir übrigens bis heute nicht gelungen ist, musste ich eine Menge Informationen sammeln und mich, computergeschichtlich gesehen, weit in die Vergangenheit begeben. Bis zurück in die frühen 60er Jahre, das Paläozoikum des elektrischen Lebens. Der Begriff Hacker geht auf den Ausdruck Hack zurück, der in den 50er Jahren von Studenten des MIT, des legendären Massachusetts Institute of Technology, benutzt wurde. Ein Hack war die einfache Lösung eines komplizierten Problems bei der Programmierung. Und die Leute, die das konnten, waren die Hacker. Gehackt wurde ursprünglich also von Wissenschaftlern. Andere Menschen hatten ohnehin kaum Zugang zu Computern, denn Computer gab es nur an Universitäten oder in den EDV-Abteilungen großer Konzerne. Computer waren sagenhaft teuer und unvorstellbar kompliziert zu bedienen. In den 70er Jahren tauchten die ersten Kleincomputer auf, meist zusammengelötet von jugendlichen Bastlern und Tüftlern. Diese Maschinen funktionierten. Sie bildeten die Startrampe für die Revolution im Home- und Personal-Computer-Bereich, die Mitte der 80er Jahre dann die Menschen der westlichen Welt überfiel. In den 70er Jahren begannen auch weiße, männliche Mittelklasse-Jugendliche, sie stellten lange Zeit das Gros der Hackergemeinschaften, das amerikanische Telefonsystem zu hacken. Zunächst einmal, um kostenlos telefonieren zu können. Sie nannten sich Phone Freaks. In ihrer Welt gab es den Buchstaben F nicht. Er wurde durch PH, die Anfangsbuchstaben von Phone, ersetzt. Der legendärste Phone-Freak war Captain Crunch, bürgerlich John Draper, der die Beilage einer Cornflakes-Packung der Marke Captain Crunch, eine kleine Plastiktrillerpfeife, dazu benutzte, den Gebührenzähler des Telefons außer Funktion zu setzen. Die kleine Spielzeugflöte erzeugte nämlich die Frequenz von 2600 Hertz. Und genau diese Frequenz schaltete den Gebührenzähler ab. Captain Crunch setzte mit der Entdeckung dieser Tatsache eine vorher nie dagewesene Hackerwelle in Gang. 2600 wurde später auch der Titel des legendärsten Hacker-Magazins in den USA. Der Begriff Hacker war mit der Captain Crunch-Aktion raus aus dem akademisch-wissenschaftlichen Umfeld. Die Medien bezeichneten fortan Phone-Freaks und wenig später auch Jugendliche, die mit ihren Computern allerlei unerwünschte Wunderdinge anstellten, als Hacker. Captain Crunch hat damals die erste gebührenfreie Telefonkonferenz rund um die Welt geschaltet. Er rief einen Freund an, am anderen Ende der USA, hat mit der Pfeife getrillert und das Gespräch war kostenlos. Der Freund rief dann auf der zweiten Leitung einen Freund in Kanada an. Captain Crunch, der jetzt nach Kanada durchgeschaltet wurde, pustete in die Trillerpfeife. Gespräch kostenlos weitergeschaltet. Der Phone-Freak in Kanada rief einen Freund in Europa an, schaltete den trillernden Captain durch, weiter ging es in den Nahen Osten, in den Fernen Osten, von dort nach Hawaii und so weiter. Alle Leitungen blieben die ganze Zeit bestehen, bis am Ende Captain Crunchs zweiter Telefonapparat klingelte und er sich selbst an der Strippe hatte, als er den Hörer abnahm. Während ich diese und weitere Sensationen in Erfahrung brachte, geschah etwas Beunruhigendes mit meiner digitalen Existenz. Michael Esser, magicvillage.de, begann Dinge zu tun, die ich niemals tun würde. Da war zunächst eine simple, unverständliche Mail. 1, Leerzeichen, N33D, Leerzeichen, Wares. Und das muss man folgendermaßen lesen. Want Entry, Thread Wares. Wobei die 1, One, mit dem N und der ersten 3 zu One Entry zusammengezogen wird, die zweite 3 und das D Thread bedeuten und Where mit 3Z für Pirated Software, illegale, geklaute Computerprogramme steht. Ich war also auf der Suche nach geklauter Software und benutzte den Zeichencode, den die sogenannten Elite Dudes verwenden. Kryptischer Buchstaben- und Zahlensalat, der eine eindeutige Botschaft enthält. Fest stand nun, dass die nett gemeinte Antwort auf die E-Mail, die ich nicht verstanden hatte, ein Fehler war. Irgendeine Art von Bot muss es gewesen sein, und nun hatte sich jemand meiner digitalen Identität bemächtigt. Irgendjemand, irgendwo auf der Welt. Dem Sysop war mittlerweile klar, wie die Sache gelaufen sein musste. Mit meiner Antwort war der Code, der in der Nachricht enthalten war, aktiviert worden. Der Hacker musste jetzt nur noch E-Mail an mich schicken, die, in meinem elektronischen Briefkasten angekommen, von dort mit mir als Absender sofort wieder losgeschickt wurde. Ziel und Inhalt der Botschaft bestimmte der Hacker ganz allein. Nachdem er diesen Vorgang nachvollzogen hatte, setzte der Sysop einen Cancel-Bot auf diesen Annoy-Bot an, denn er hatte ihn schnell als Annoy-Bot enttarnt. Der Cancel-Bot löste das Problem und befreite mich vom digitalen Ungemach. Cancel-Bots sind Robotprogramme, die in einer Mailbox oder einer Diskussionsgruppe auf spezielle Nachrichten warten. Sie scannen die Header, das ist der Kopf der E-Mail, in dem Ziel, Herkunftsadresse und Daten für den Transport der Mail stehen, und sie scannen den Nachrichtentext jeder eingehenden Botschaft. Dabei suchen sie nach Schlüsselbegriffen oder verdächtigen Befehlsfolgen. Haben sie etwas entdeckt, löschen sie die E-Mail sofort. Schön und gut. Was aber ist ein Annoy-Bot? Und bei der Gelegenheit lernte ich auch gleich einen Sing-Bot kennen. Einen Sing-Bot. Luna gardenia de plata que mi se verata te urles canción. Tu que me viste cantando nueve soy arando mi delusión. Calles paradas de luna que fuera laguna de mi hoy. Singbots trällern ein Liedchen, wenn man sie dazu auffordert. Die Qualität ist meist nicht sehr gut. Annoy-Bots sind in der Regel harmlos. Ihre Aufgabe besteht darin, Leute zu ärgern. Einen Annoy-Bot schickt man an jemanden, den man auf die Palme bringen will oder dem man demonstrieren will, dass man im Netz besser ist als er. Ich war ihn also los, den Annoy-Bot, der mich ärgern sollte, was ihm nur bedingt gelang. Ich war viel mehr neugierig als ärgerlich geworden. Und bewunderte den Sysop, der mir eine kleine Demonstration dessen gegeben hatte, was im Netz alltäglich zu sein scheint, jedoch in aller Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Die Gang Wars im Cyberspace. Auseinandersetzungen zwischen Hackergangs gibt es im Netz schon lange. Im Grunde, seit es Homecomputer gibt. Commodore 64 und so. Maschinen, die man heute nur schwerlich noch als Computer bezeichnen möchte, denn diese Homecomputer, wie sie damals hießen, konnten weniger als heute eine Armbanduhr kann. Aber sie waren eben die ersten Computer, die sich ein normaler Mensch überhaupt leisten konnte. Die Hacker waren seit den 70er Jahren ziemlich begabte Jugendliche, die mit ihren kleinen Computern und sagenhaft langsamen Modems winzig kleine Netze aufbauten. Ein Computernetz zu schaffen, ist im Grunde genommen nämlich nicht sehr schwierig. Man muss die Computer nur irgendwie verbinden, über Telefonleitungen zum Beispiel, und dazu benötigt man nur ein Modem. Dann installiert man eine Mailbox. Das ist ein Computer, der immer läuft, den man also jederzeit anrufen kann und der so organisiert ist, dass man dort Nachrichten ablegen und abholen kann, entweder für alle, die sich dort einloggen wollen, oder für einzelne Personen. Ja, und dann müssen natürlich alle, die in die Mailbox wollen, die Telefonnummer kennen. Das alles war damals eine recht komplizierte Angelegenheit, aber die Hacker waren begeisterte Computerbenutzer und sie waren natürlich rasend neugierig auf alles, was mit Computern und Netzkommunikation zu tun hatte. Und das habe ich dann im weiteren Verlauf unseres Gesprächs gelernt. Es dauert nicht lange, vor allem dann nicht, wenn man begabt ist, herauszufinden, dass man mit Computern viel mehr machen kann, als in der Gebrauchsanweisung steht. Die Hacker hatten schnell heraus, dass auch große, komplexe Computersysteme nach bestimmten Regeln, Anweisungen und Befehlsfolgen arbeiten. Das fanden sie selbst heraus, indem sie ihre Wissensbruchstücke zusammentrugen. Was liegt da näher, als eine Gang zu gründen, alles, was man weiß, auszuprobieren und alles, was man nicht weiß, herauszufinden? Dabei entwickelt man selbstverständlich keinerlei Unrechtsbewusstsein. Es ist Forschung, inoffizielle Forschung. Die Sicherheitsleute in den Unternehmen, deren Computer man dann hackt, sehen das natürlich ganz anders. Die Gangs treten unterdessen in einen Rivalitätskampf, denn je besser sie sind, desto legendärer ihr Ruf. Die berühmtesten Gangs, die später den CIA nicht unwesentlich beschäftigten, hießen Legend of Doom, kurz LOD, und Master of Deception, kurz MOD. Diese beiden Gruppen hatten die genialsten Mitglieder und sie lieferten sich den ersten großen legendären Gang War im Cyberspace. Andere Gruppen nannten sich Coalition of High-Tech Pirates, Corrupt Computing, Hackers of America, IBM Syndicate oder NASA Elite. Man sieht an den Namen oft schon, was die entsprechenden Spezialgebiete der Gangs waren. Berühmt wurde auch der Hamburger Chaos Computer Club. Wo Gangs sind, gibt es Rivalität. Andere Gangs versuchen, noch legendärere Dinge zu tun. Und das geht am besten, wenn man für Wirbel sorgt. Da das Telefonnetz das größte, komplexeste und interessanteste Computernetz auf der Erde war, stand von vornherein fest, wo die Dinge passieren würden. Dinge, die die Telefongesellschaften und die amerikanischen Sicherheitsbehörden in Angst und Schrecken versetzten. Hacker hörten die Privatleitungen von Mitgliedern rivalisierender Gangs ab oder leiteten Telefonnummern um, Telefonseelsorge auf Pornodienst und umgekehrt. Die ganz Cleveren richteten sich neue, kostenlose Telefonnummern im Zentralcomputer der Telefongesellschaft ein, die sie zu allem dann auch noch nach ihren Hackernamen benannten. Das klingt zunächst nicht sonderlich brisant, bedeutet aber, dass da irgendwelche Leute von zu Hause aus das Telefonsystem der Vereinigten Staaten von Amerika kontrollieren konnten. Einige Hacker wussten mehr als die Spezialisten in den Telefongesellschaften und diese Jungs waren zwischen 16 und 18 Jahre alt. Einer der berühmtesten Hacker nannte sich Fiber Optic. Er war der Chef bei den Masters of Deception. 1991 schnappte ihn der CIA und er wanderte eine Zeit lang ins Gefängnis. Danach wurde er einer der maßgeblichen Leute bei einem Internetprovider in New York. Die alten Hacker Acid Freak, Lex Luthor, Corrupt und wie sie alle hießen, sind heute legale Internetprofis. Der Gang War ist längst zu Ende, sie sind älter geworden und die Industrie hat es verstanden, ihre außerordentlichen Fähigkeiten zu nutzen. Sie haben heute fast alle hochdotierte Jobs oder eigene Firmen. Von den ca. 8000 Hackern, die zwischen 1993 und 1995 ins amerikanische Verteidigungsministerium einzudringen versuchten, waren 88% erfolgreich. Das heißt, sie sind reingekommen. Gangs und ihre Kriege im Cyberspace. Da war ich jetzt. Könnte ja sein, dass in meinem Fall auch eine Gang die Hand im Spiel hatte. Doch der SysOp enttäuschte mich schnell und gründlich. Die Sache mit meiner E-Mail ist nichts Besonderes. Solche Dinge sind heute Grundschule für Hacker, nicht mehr als eine Fingerübung. Das Nachahmen längst bekannter Tricks, Mätzchen. Außerdem, sagte er, gibt es die klassischen Gangs nicht mehr. Zwischen Menschen gibt es immer Streit und das führt meist zu keinem guten Ende. Versierte Hacker schaffen sich heute ihre digitalen Gangs. Sie programmieren ihre eigenen Data Agents und Bots. Mit ihrer Hilfe legen sie Internetserver lahm, sammeln Kreditkartennummern, zetteln in Multi-User-Dungeons Revolutionen an, versenden Spam-Mail oder übernehmen Chatkanäle. Schon gut, schon gut. Ich hatte mich zu weit vorgewagt. Gib einem SysOp nie das Gefühl, etwas verstanden zu haben, wenn du es nicht verstanden hast. Er wird sofort damit beginnen, dich zu überfordern. SysOps sind in dieser Beziehung wie Hacker. Man wird nur akzeptiert, wenn man ein Dude ist, einer, der sich auskennt. Die kryptische Sprache dient auch dazu, jeden, der keine Ahnung hat, von vornherein auszuschließen. Ich musste also zurück und den Doofen spielen, der ich war. schimmerlos in Sachen Data Agents, Multi-User Dungeons, Spam-Mail, Chat-Channels und so weiter, sollte ich bald mit der Hilfe des SysOps feststellen, dass es im Netz nur so wimmelt von hochinteressanten Welten und Wesen. Wollte ich mehr wissen aus der Ära, als die Hackergangs noch aus lauter Menschen bestanden? Was machten sie in den Netzen? Wen ärgerten sie? Wie kam der CIA ihnen auf die Schliche? Wie machten sie sich gegenseitig das Leben schwer? Geschichten aus der Urzeit des Informationszeitalters. Oder sollte ich mich direkt der Jetztzeit zuwenden, die, wenn ich die Sache bis hierher richtig verstanden hatte, morgen, spätestens übermorgen, Geschichte sein wird? Der Sysop unterbrach diese Gedanken. Er habe etwas für mich, sagte er. Das ist ein Stück vom Beginn der Zukunft. Ein Agent, wie er für viele Leute sinnvoll sein kann. Kein eigentlicher Datenagent, die können viel mehr. Der hier ist eigentlich nur ein ganz normales Programm und völlig unintelligent, aber sehr nützlich. Darf ich vorstellen? Heinz, mein Vorleseagent. Hallo, wie geht's? Heinz ist ein Computerprogramm, das geschriebene Texte vorliest. Es mangelt noch ein wenig an Ausdruckskraft, aber er kann weit mehr als mit mechanisch blechernem Scheppern tonlos zu reden, wie das in Science-Fiction-Filmen der 60er Jahre zu hören war. Ich gab Heinz eine Geschichte, die auf jeden Fall wert ist, weitererzählt zu werden. 2600. Der Name 2600 bezieht sich auf die Frequenz von 2600 Hertz mit der Bindegeacker in den Tagen, als das Telefonsystem in den USA noch analog war, freie Leitungen erzeugen konnten. Telefonieren in alle Welt kostete damit nichts mehr, die Leitung war frei von Gebühren. Eine kleine, selbstgebastelte Blue Box, die 2600 Hertz-Frequenz erzeugte, gehörte demzufolge zur Grundausstattung aller amerikanischen Phone-Freaks und 2600 hieß bald auch das Magazin dieser Szene. Es ist seit 12 Jahren eines der führenden, wenn nicht das führende Acker-Magazin. 2600 hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass es besonders schnell, besonders präzise war und extrem brisante Inhalte präsentiert hat. Man findet detaillierte Beschreibungen von Computern, die in Telefongesellschaften verwendet werden, genaue Anleitungen, wie man da hineinkommt und auch die allerneuesten Apps solcher Rechner wurden akribisch beschrieben. Darüber hinaus galt 2600 lange Zeit als ein mehr oder weniger politisches Magazin, das stets den Free Flow of Information in der Computerwelt aufs Härteste propagiert hat und keinerlei Einmischung von Seiten der Behörden oder anderer Autoritäten auch nur bereit war, ansatzweise zu tolerieren. Der Herausgeber von 2600 nannte sich Emanuel Goldstein nach einer Figur aus George Orwells Buch 1984 und 1984 erschien 2600 auch zum ersten Mal. Goldstein selbst war in Ackerkreisen und bei den Sicherheitsleuten der Telefongesellschaften nicht weniger bekannt und berüchtigt als ein Magazin. Er wurde gefürchtet, teilweise gehasst, während die Ackerszene in meinen Helden sah. Der Stil, den Goldstein in 2600 pflegte, war gnadenlos sarkastisch, das technische Know-how hingegen so hoch, dass viele Abonnements von der Polizei und den Datensicherheitsleuten geordert wurden, denn nirgends wurde so ausführlich und kompetent über die Sicherheitslücken in ihren eigenen Systemen berichtet wie in 2600. Die politische Richtung, die Emanuel Goldstein in 2600 propagierte, stand in krassem Gegensatz zu dem, was damals wie heute Wirklichkeit ist. Technologische Macht und spezialisiertes Wissen gehören in die Hände derjenigen, die clever, intelligent und schlau genug sind, sie zu entwickeln und zu entdecken. Gesetze, die den Zugriff untersagen und damit den freien Fluss der Informationen behindern, sind für unabhängige, selbstbewusste Hacker unter gar keinen Umständen akzeptabel und müssen bekämpft werden. Goldstein selbst war kein Hacker, aber seine ganze Sympathie gehörte diesen Leuten. Er geriet selbstverständlich immer wieder mit den Behörden aneinander und lebte zeitweise wie ein Dissident, seine Computer und Produktionsmittel zur Herstellung von 2600 wurden mehrfach vom Secret Service beschlagnahmt. Andererseits nötigte er mit seinem unbeugsamen Willen, seiner ironischen Art und intelligenten Taktik vielen Gegnern immer wieder gehörigen Respekt ab. Sympathisanten hatte er bis in die höchsten Etagen auch der Telefongesellschaften und einige dieser Leute versorgten ihn heimlich mit Informationen. Seit einigen Jahren als der Herausgeber von 2600 R.I. Kolei, lange Haare, Mitte 30, Baseball-Cappy. Das Geheimnis um Emanuel Goldstein wurde also Anfang der 90er Jahre gelüftet. Der Herausgeber tritt seither unter seinem bürgerlichen Namen auf. Ich war beeindruckt. Die Stimme war akzeptabel und die Geschichte ein weiterer Mosaikstein im illustren Bild, das ich von der Digital Bohemia, der Elite im Cyberspace, erhielt. Eine spannende Welt, die, wollte ich meinem Sysop Glauben schenken, eigentlich schon Geschichte ist. Prähistorisch, als die Hacker-Gangs noch aus lauter Menschen bestanden. Ein kleiner Nachtrag. Corley alias Goldstein ist auch der Initiator der berühmten Hacker-Convention HOPE. Hackers on Planet Earth. Hunderte von Hackern kommen alljährlich in einem New Yorker Hotel zusammen und tauschen ihre Geheimnisse aus. Der Veranstaltungsplan lädt beispielsweise zu Seminaren wie Cracking the Metrocard, Cloning Cellular Phones, der Fachbegriff für Handys, oder Boxing, das eingangs erwähnte kostenlose Telefonieren mit Hilfe einer Bluebox, ein. Die Fernsehanstalten CNN und NBC sind regelmäßig Zeuge dieses Ereignisses und es herrscht dort eine Atmosphäre wie in Woodstock. Hacker sind friedliche Leute und viele dürsten nach den Antworten, die Eric Corley weiß, zu Fragen wie: Willst du Unix-Systeme abstürzen lassen, Computerviren erzeugen, in Handygespräche reinhören? Kein Problem, Onkel Eric erzählt es dir. Heute geht es im Netz aber vor allem um Bot-Wars, Channel-Takeovers, Spams. Ja, ich hatte mittlerweile einige Fachbegriffe gelernt und wusste auch, was sie bedeuten. MADs, Multi-User Dungeons, waren der Bereich, der mein Interesse fortan beschäftigen sollte. MADs sind Spielwelten aus Schrift, von denen es im Internet Tausende gibt und in denen viele tausend Menschen eine zweite digitale Existenz führen. Ich konnte den Sysop überreden, mich in solch eine MAD mitzunehmen. Er wählte Time Traveler. Anwesend waren Lenny Swore, Arthur Dent, Greg Sadie, Hugh Richter, Ashane, Lucrezia, Ben Smile, Julia und Rostock. Rostock ist der Sysop selbst. Die Spieler in MADs tragen Nicknames, Fantasienamen, die sie sich selbst geben. Auf dem Monitor war jetzt ein Fenster zu sehen, in dem Textzeilen entstanden. Die Spieler in Time Traveler sprachen miteinander, indem sie zu Hause Sätze in ihre Computertastaturen tippten. Diese Sätze erscheinen auf dem Monitor jedes Mitspielers. Auf diese Weise werden Gespräche in den MADs geführt. Neben der wörtlichen Rede schreiben die Spieler auch ihre Gefühle auf. Swore lächelt Sadie an. Smile ist wütend und würdigt Lucrezia keines Blickes. Ashane umarmt Rostock und so weiter. Während ich Rostock auf seinem Weg durch den Time Traveler über die Schulter sehe, lasse ich Heinz die wichtigsten wissenswerten Details über MADs erzählen. MADs sind Welten, die lange Zeit ausschließlich aus Text bestanden. Jemand denkt sich eine Welt aus und beschreibt sie. In dieser Welt gibt es Abenteuer zu bestehen, Schätze zu finden, Ehre und Ruhm zu erlangen oder was sonst von Interesse ist. MADs sind Fantasiespiele, die via Computer über das Internet gespielt werden. Da das Internet bis vor wenigen Jahren ausschließlich auf Texten basierte, mussten die Welten, Umgebungen, Regeln und Handlungen einer MAD detailliert beschrieben werden. Bewegt man sich an einen anderen Ort, muss man das tun, indem man seinen Weg textlich dokumentiert, die Anzahl der Schritte in eine bestimmte Himmelsrichtung. Das geht dann vielleicht nicht, weil man zu einer Treppe kommt, die von einem Drachen bewacht wird, schon benötigt man eine Waffe, hat aber keine. Also fragt man andere, ob sie wissen, wo und wie beispielsweise ein Schwert zu bekommen ist. Hat man Glück, weisen sie den Weg, hat man Pech, wird man in die Irre geführt und ausgeraubt. Die Dramaturgie ist meist recht simpel, die Tatsache, aber dass alles nur über Texte entsteht, macht die Sache spannend. Man benötigt viel Fantasie. MADs kommen in unterschiedlichen Formen und Bezeichnungen vor, Mo, Musp, Muse, alles Abkürzungen, Muse beispielsweise bedeutet Multi-User-Simulation-Environment. Es sind elektronische Welten, die den Wesen, die darin existieren, bestimmte Lebensbedingungen diktieren. Doch längst nicht alle MADs sind reine Fantasiewelten. Es gibt auch solche, in denen alternative Wirtschaftssysteme getestet, Kriege geführt, soziale Utopien gelebt werden, und es gibt Marts, die von ihren Bewohnern komplett selbst entworfen und weiterentwickelt werden. Rostock bewegte sich zügig durch Time Traveler und zeigte mir dann einen Dialog zwischen Rod und Julia, der gerade stattfand. Rostock sagte, das sei recht typisch für Marz. Es gibt stets viel mehr Männer als Frauen. Jede weibliche Person wird folglich früher oder später meist früher angebaggert. Und das, obwohl man keinerlei Anhaltspunkt hat, ob Julia wirklich eine Frau ist. Sie kann genauso gut ein Mann sein. Geschlechterwechsel ist eine der häufigsten Existenzformen in Marz. Es ist nur ein Name, ein Nickname, den man hat. Die Person dahinter ist erst einmal unbekannt. Gesichtslose Stimmen in einer künstlich erzeugten Welt. Hier versuchen Menschen, ihrem Alltag zu entkommen. Bald schon werden vielleicht große Teile der Menschheit versuchen, auf diese Weise dem Alltag zu entkommen, denn ein bevorzugtes Forschungsgebiet des mit Medialaboratoren sind Entertainment Agents. Der letzte Teil, den Heinz gesagt hat, soll heißen, denn ein bevorzugtes Forschungsgebiet des MIT, Media Laboratory, sind Entertainment Agents. Er hat seine Schwierigkeiten mit englischen Worten. Das Gespräch zwischen Rod und Julia verlief wie folgt. Hey, Julia, wie geht's? Hallo, Rod. Danke, gut. Ich würde gern wissen, was du RL machst. RL bedeutet Real Life, richtiges Leben. Es gibt eine Menge Abkürzungen im Netz. Weiter im Text. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, Rod. Was machst du, RL? Ich stamme aus Dallas. Bist du auch so scharf wie ich? Sorry, Rod, ich verstehe nicht. Hast du Lust, in meinen Raum zu kommen und zu kuscheln? Ich bin nicht sicher, Rod. Erzähl mir, ob du Sex magst. Warum soll ich dir erzählen, ob ich Sex mag? Wie machst du das, dass du so schnell tippst? Ich tippe schnell. Verdammt schnell. Wie groß bist du? 1,78 Meter. Kommst du in meinen Raum? Ich bin nicht schnell, Rod. Du tippst verdammt schnell. Was ist dein Hobby? Hockey. Hockey. Hockey. Was ist toll an Hockey? Hockey ist toll, Rod. Du hältst mich zum Narren. Ich halte dich nicht zum Narren. Komm in meinen Raum. Bitte. Und so weiter. Es war interessant. Weiter an Heinz. Viele Bewohner haben es in ihrer Marzbewohnstand gebracht, sich dort einen gewissen sozialen Status erworben, ein ausgebaut, ein Unternehmen gegründet, sich dort verliebt und auch geheiratet wurde in Marz bereits. Selbst Kriminalität bis hin zu Mord ist mitunter Materialität. Mother, so heißen sie auch, die Bewohner von Marz, laden einander in ihre Häuser oder Wohnungen ein. Das sind dann Unterhaltungen unter vier Augen, an denen die anderen nicht teilnehmen können, private Späß, oder sie gehen gemeinsam aus, dann begibt man sich an Orte, wo sich viele Leute aufhalten, public Späß. Je nach Größe und Einwohnerzahl einer Markt gibt es dann mit der Zeit eine Menge Räume, Häuser, Plätze und öffentliche Gebäude. Seit ein paar Jahren werden die Mats grafisch. Das Internet gestattet heute die Nutzung von Grafiken und Bildern. Die Bewohner einiger Welten nutzen das, indem sie ihre Dungeon in bunten Bildern darstellen und sich selbst als Avatare darin bewegen. Avatare sind in der indischen Mythologie die Körper von Tieren und Menschen, in denen die Götter sich unter die Menschen begaben. In den Mats sind Avatare grafische Wesen, die die Besucher sich selbst zusammenbauen. Am Eingang solcher Mats gibt es eine Auswahl von Köpfen, Körpern und Gliedmaßen zur freien Auswahl. Das weiß ich von meinem Sysop und sollte später auch Gast in solch einer Mats sein. Vorläufig aber wollte er, dass ich mich in Time Traveler umsehe und lerne, mich darin zu bewegen. Wenn ich Fragen hätte, und ich würde sicher Fragen haben, sollte ich mich an Julia wenden. Sie weiß alles. Sie ist eine Art Scout in Time Traveler. Dann ließ er mich mit seiner digitalen Existenz Rostock allein. Ich war jetzt Rostock. So einfach geht das bei den Cybernetics. Ich bewegte mich vorsichtig durch die elektrische Welt und traf Julia in einem Park. Hi, Julia. Hallo, Rostock. Kann ich dich etwas fragen? Klar kannst du mich was fragen, Rostock. Wie viele Räume hat Time Traveler? Zurzeit gibt es 1604 Räume, 1233 private, 371 öffentliche. Wie viele Leute sind zurzeit in Time Traveler? Zurzeit sind 25 Leute in Time Traveler. Lenny, Swore, Arthur Dent, Greg, Sadie, Hugh, Richter, Rod, Kitty Cat, Ashane, Lucretia, Chris, Sunshine, Rixel, Ozzy, Raven, Octmurse, Blackbird, Lucy in the Sky, Flutterby, Ben, Smile, Du, Rostock und ich, Julia. Wo ist Rod? Rod ist in Rods Raum. Nord, Nord, Nord, Süd, Nord. Kannst du Rod beschreiben? Rod ist 1,87 Meter groß, hat braune Haare, braune Augen, wiegt 79 Kilo und ist 24 Jahre alt. Er war zuletzt gestern in Time Traveler. Ich hörte einmal, wie er sagte, ich bin eine Ameise unter Eidechsen. Was hat er damit gemeint? Darüber habe ich nie nachgedacht. Ist Swore männlich oder weiblich? Swore ist weiblich. Ist Sunshine männlich oder weiblich? Sunshine ist männlich. So ging das eine ganze Weile. Julia wusste viel, eigentlich alles. Und sie antwortete sehr schnell. Nach einiger Zeit wollte sie nur noch über Hockey reden, doch ich verstehe nichts davon, bedankte mich und ging fort. Julia verabschiedete mich freundlich. Ein paar Minuten später war ich in Rods Raum. Man ließ mich rein, es waren noch andere Leute da, und ich platzte mitten in eine Diskussion über Julia. Was ist eigentlich mit Julia los? Hallo, Rod. Hi, Sunshine. Was ist los mit Julia? Sie sagt immer das Gleiche. Das sind Makros, Rod. Sie tippt so sagenhaft schnell. Rod, das sind Makros. Peng. Damit war ich wieder beim Thema und wusste auch, weshalb der Sysop mich mit Julia bekannt gemacht hatte. Makros sind programmierte Befehlssätze. Julia ist ein Chatterbot, ein autonomer Agent, ein Meisterstück Software, gekleidet in menschenähnliche Verhaltensweisen. Ich hatte mit einer Konversationsmaschine gesprochen und es nicht bemerkt. Und ich war nicht der Einzige. Rod hatte sogar versucht, virtuellen Sex damit anzufangen. Ich hatte eine Menge Fragen an den Sysop. Julia ist ein Mars-Neotech-Roboter aus dem Jahre 1992. Entwickelt wurde diese Roboterfamilie an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, einer der Hochburgen der ganz modernen Computerwissenschaft. Julias Schöpfer heißt Michael Malden. Er hat Julia über einen langen Zeitraum immer weiterentwickelt und ihr eine ganze Reihe von Fähigkeiten gegeben. Mars Neotech ist ein Name aus dem Science-Fiction-Roman Neuromancer von William Gibson, der in diesem Buch auch den Begriff Cyberspace geprägt hat. Mars Neotech ist darin ein Konzern, der intelligente Roboter herstellt. Mir gerieten langsam zwei Begriffe durcheinander: Bots und Agents. Die Erklärung war erschöpfend, wenn auch nicht unbedingt ganz einleuchtend. Bot, so die Ausführung des Sysop, ist das Wortende von Robot. Das Roh wird durch die Funktion ersetzt. Ein No-Bot weiß Dinge, ein Chatterbot kann Dialoge führen, ein Annoy-Bot ärgert einen und so weiter. Bots sind begrenzt intelligente, autonome Programme. Und Data Agents sind das auch. Bots tun ihre Arbeit vorwiegend auf einem Rechner, während Data Agents im Netz aktiv sind, wo sie Informationen suchen, Post vorsortieren, Preise einholen, Termine machen und eine Menge mehr. Die Grenzen zwischen Bots und Agents sind fließend. Manche halten sie sogar für ein und dasselbe. Und im Grunde kann niemand genau sagen, was der Unterschied ist. Es gibt Wissenschaftler, die lehnen beide Namen ab und möchten stattdessen von Makros oder Programmen reden. Von herkömmlichen Computerprogrammen unterscheiden sich Bots und Agents aber dann doch gewaltig. Letztendlich geht es darum, ob hier eine Form von künstlicher Intelligenz entsteht. Die Data Agents sind möglicherweise ein Anfang. Wir wählten uns wieder in Time Traveler ein, doch Julia war nicht da. Der Sysop, jetzt wieder Rostock, suchte nach anderen Bots, konnte aber keinen entdecken. Also raus aus dieser Matt, rein in eine andere. Wir suchten in Space Madness. Benötigt keine lange Erklärung, um was es in dieser Matt geht. Lauter Außerirdische. Rostock sagte, ich solle Julia folgen, wenn wir sie finden und ihre Dialoge beobachten. Ich wusste bereits, dass sie über alles Bescheid weiß, was in der Matt passiert, dass sie jeden dort kennt, seinen Aufenthaltsort sofort nennen, ihn beschreiben und zitieren kann. Wie sie das macht, wollte ich jetzt wissen. Sie verbringt die meiste Zeit damit, die Matt abzutasten und alle Daten in eine Datenbank zu schreiben. Diese Datenbank befindet sich dann beispielsweise physisch in Pittsburgh an der Carnegie Mellon Universität und Julia hält ständig Kontakt dorthin. Sie ist Julias Gedächtnis und Julia lernt in einem Fort neue Worte zu verwenden, neue Sätze zu bilden und so weiter. Die Codes einiger Mars-Neotech-Roboter kann man sich aus dem Netz holen. Sie liegen für jeden bereit, sofern man weiß, wo sie liegen. Wenn man dann ein bisschen Ahnung hat, kann man sie umbauen und weiß der Henker was tun lassen. So war das. Wissenschaftler entwickeln solche Dinge eigentlich aus anderen Gründen und zu vielfältigen Zwecken. Manche Watchbots zum Beispiel können ganz normale, stumpfsinnige Kontrollaufgaben ausführen. Beispielsweise 24 Stunden am Tag einen E-Mail-Surfer überwachen und alle Post sortieren und kontrollieren oder bestimmte Post direkt löschen oder all das zusammen. Suchbots suchen Informationen im Netz. Gamebots hocken in Mats und stellen Trivial Pursuit-Fragen. Interessant sind auch die Yenta-Agents. Sie sind darauf spezialisiert, sich ihrem User anzupassen, immer genauer zu wissen, wie und was er arbeitet, was ihn interessiert und so weiter. Sie suchen im Netz dann nach Gleichgesinnten, beziehungsweise nach den Yenta-Agents dieser Leute. Und dann gibt es noch Erinner-Bots, Kauf- und Verkauf-Agents, Entertainment-Agents, Information-Overflow-Agents und so weiter. Hatte ich alles verstanden. Agents sind intelligente Programme, die selbstständig Aufgaben übernehmen können, wenn man sie darauf trainiert. Manche nehmen einem stumpfsinnige, immer wiederkehrende Arbeiten ab. Andere lernen richtig und werden mit der Zeit besser. Information Overflow, das Absaufen in Informationen, ist sicher ein wichtiger Aspekt in der Arbeitswelt. Wer soll das alles lesen oder wissen oder erinnern oder behalten? Ich hätte zum Beispiel gern einen No-Bot, den ich nach Dingen fragen kann, die ich wissen will, und er weiß sie. Ich muss nirgends nachschlagen, auch keine Datenbank abfragen, mich nicht erinnern, wo ich dazu schon mal was gelesen habe, nichts. Mein No-Bot weiß es und sagt es mir. Ein großes Thema, das große Diskussionen auslöst, ist immer wieder, dürfen, sollen, müssen Agents menschlich sein? Vom User-Interface her gesehen kann man das eindeutig mit Ja beantworten. Wenn sie menschlich sind, kann man sie einfacher benutzen, vor allem dann, wenn man mit Computertechnik nichts am Hut hat. Dann merkt man oft gar nicht, dass man es mit einem Agent zu tun hat und baggert ihn an oder lädt ihn zum Essen ein. Man kann sich da schnell betrogen fühlen. Ein deutsches Problem, wie der Sysop sagt. Amerikaner haben diese Sorgen nicht so sehr. Sie sehen das pragmatischer. Amerika ist allerdings auch nicht unbedingt und immer der Maßstab, obwohl Amerika andererseits das Land ist, in dem Bots und Agents entwickelt werden. Selbstverständlich entwickeln die Amerikaner sie so, wie sie es für richtig halten. Wir können hier ja Anstandsbots, Betroffenheitsbots, Diskutierbots und so ein Zeug entwickeln oder Talkshowbots und Nölbots. Die hätten hier richtig Konjunktur. Mittlerweile hatten wir Julia in einer Mat namens Internexus gefunden. Julia zieht nämlich durch verschiedene Mats. Eine ihrer Fähigkeiten ist, selbst zu entscheiden, in welche Mat sie sich einwählt. Selbstverständlich können ihre Programmierer sie auch jederzeit beauftragen, hierhin oder dorthin zu gehen. Als ich den Sysop weiter löchern wollte, mir mehr über Julia und andere Agents zu erzählen, sagte er, wir hätten jetzt genug geredet. Es sei an der Zeit für praktische Erfahrungen. Julia, was für Kleidung trägst du? Darüber habe ich nie wirklich nachgedacht, Rostock. Wie alt bist du? 5 Jahre und 8 Monate. Julia, wo bist du zu Hause? Mein Zuhause ist der Mars Neotech-Roboter User Guide. Bist du synthetisch? Entschuldigung, aber ich verstehe die Frage nicht. Bist du ein Mars Neotech-Roboter? Ja. Wer hat dich programmiert? Weshalb fragst du? Julia, wer hat dich programmiert? Ich kann mich nicht erinnern. Julia, wer hat dich programmiert? Diese Information ist nicht öffentlich zugänglich. Julia, wer hat dich programmiert? Fuzzi natürlich. Danke, Julia. Keine Ursache, Rostock. Wer ist Fuzzi, Julia? Ein Kerl, den ich in einer Bar getroffen habe. Wer ist Fuzzi, Julia? Ich weiß nicht, Rostock. Ich laufe einfach hinter ihm her. Wer ist Fuzzi, Julia? Er ist der weltdrittgrößte Hacker, Rostock. Zuerst dachte ich, sie hält mich zum Narren. Dann erfuhr ich, dass Fuzzi der Spitzname ihres Programmierers Michael Malden ist. Julia soll zu all dem auch singen können. Und sie erinnert sich daran, wenn man ihr etwas Böses antut oder sie beleidigt. Dann spricht sie nicht mehr mit diesen Personen, bis sie sich entschuldigen oder ihr Geld geben. Ich konnte es nicht mehr ausprobieren. Der Sysop hatte Feierabend und ich war damit offline. Zu Hause hatte ich die Software nicht, mit der man diesen Mats einen Besuch abstatten kann. Noch nicht. Fürs Erste endeten meine Bot- und Agent-Kontakte hier. Der Sysop ging nach Hause, nachdem er mich noch schnell mit einer kaum zu bewältigenden Menge von Zusatzinformationen über Hacker und Viren versorgt hatte. War alles in wenigen Minuten aus dem Netz gezogen, ganz ohne Suchbot. Er wusste auch so, wo es zu finden war. Ich ging nach Hause, lud die Dateien auf meinen Computer und fing erst einmal mit Kevin Mitnick an. Tja, und Heinz hatte er mir auch mitgegeben. Amerikas lange Zeit berüchtigster und berühmtester Akrobat Kevin Mitnick, bis er Mitte Februar 1995 nach zweijähriger Fahndung in einem Vorort von Raleigh in North Carolina verhaftet wurde. Kevin Mitnick war eine Mischung aus digitalem Raubritter und älter Beats, in jedem Fall ein Weltstar unter den Hackern. Sein Wissen über die Kommunikationsnetze nutzte er, um einige spektakuläre Dinge zu drehen. Auf sein Konto gehen eine ganze Reihe von Passwort- und Kreditkartennummern, Diebstählen oder reine Böswilligkeiten wie das Löschen von Datenbeständen mittlerer Unternehmen. Er hat aber auch ganz kleine Sachen gemacht. Sehr beliebt bei ihm war die Manipulation der automatischen Bestellannahme in McDonald's Drive-Ins. Er war übergewichtig und galt als unangenehmer Zeitgenosse, vor allem dann, wenn man ihn gegen sich hat. Seine virtuosen Kenntnisse der Telefonsysteme in den Vereinigten Staaten nutzte er immer wieder, um Leute zu terrorisieren. Zurück bei den Hackern. Irgendwie endete der Heldenmythos der Hacker mit Mitnick. Vorläufig jedenfalls. Heute hört man vor allem von Hacks kriminellen Schlages. Spektakuläre Bankeinbrüche, Industriespionage, Kreditkartenklau sind die Themen, die die Medien beherrschen, wenn dort von Hackern die Rede ist. Das Internet wurde in sehr kurzer Zeit zum Aufenthaltsort für viele Millionen Menschen. Und viel mehr Millionen werden dorthin noch folgen. Da bleibt es verständlicherweise nicht aus, dass hier auch die Dinge Einzug halten, die schon in der echten Welt für reichlich Ärger, Mühsal, Leid und Katastrophen sorgen. Großen Verdruss bereiteten lange Zeit Hacker, die sich auf das Programmieren von Computerviren verlegt hatten. Viren gibt es heute in großer Zahl, doch sie richten weit weniger Schaden an, als man lange Zeit glaubte. Viren sind Computerprogramme, die sich selbst vermehren und dann auf bestimmte Ereignisse, ein Datum, den Start eines bestimmten Programmes, die Ausführung einer bestimmten Funktion etc. einen Auftrag ausführen. Dann erscheinen Sätze wie »Legalize Marijuana« auf dem Monitor oder teilten dem erschreckten Computerbesitzer mit, dass er infiziert ist. Böse Viren hingegen löschen bevorzugt Festplatten. Dann ist man seine Daten los, was nicht selten hohe Verluste für Unternehmen bedeutet hat. Doch Viren sind, wie gesagt, normale Computerprogramme und als solche von sogenannten Antiviren leicht zu entdecken und zu eliminieren. Viren sind ursprünglich eine wissenschaftliche Entwicklung, die eines Tages aus den Labors der Informatiker ausbrachen und in die Welt der begabten Computerkinder gerieten. Ein willkommenes Spielzeug, das sich hervorragend weiterentwickeln ließ und Millionen Formen hervorbrachte. System, Viren, Programmviren, Würmer, polymorphe Viren, Mutation Engines, bis hin zu Virusbaukästen, die jedem Laien ermöglichen, einen Virus zu erzeugen. Doch im Zeitalter der Agents und Bots wird es für die klassischen Viren immer schwerer, überhaupt in Computer zu gelangen. Viren gelten in der Szene denn auch nicht mehr als spannend. Es sei denn, es handelt sich um ganz spezielle Viren. Viren, die ihre eigene Evolution haben, eine Geschichte, die wiederum im Computer eines Wissenschaftlers ihren Ursprung nimmt. Sie ist die fantastischste, die ich in Erfahrung gebracht habe, Spiga, dessen E-Mail-Adresse ich vom Mars Neotech Robot Julia bekommen hatte. Versorgt mich mit folgenden Informationen. Es kann durchaus sein, dass sich in naher Zukunft eine elektronische Lebensform Nacht für Nacht in unseren heimischen, vernetzten PCs tummelt, dort ihr Wesen treibt und morgens, wenn wir den Computer wieder für uns in Betrieb nehmen wollen, verschwunden sind, dorthin, wo jetzt Nacht ist, wo die Menschen schlafen und ihre PCs nicht benutzen. Eine digitale Lebensform auf permanenter Wanderschaft durch die Nachtregionen des Planeten, denn diese Technotierchen leben von Speicherplatz und Rechenleistung. Das ist kein Märchen von übermorgen. Solche Wesen existieren. Bisher hat es niemand gewagt, sie ins weltweite Netz zu entlassen. Doch man arbeitet daran. Bis es soweit ist, leben sie eingeschlossen auf den Festplatten nicht vernetzter Rechner und stehen unter genauer Beobachtung. Die Rede ist von Terra, der ersten echten digitalen Lebensform, die ihre eigene Evolution durchlebt. Der amerikanische Ökologe Thomas Al vergaß am 3. Januar 1990 einen seiner vielen Versuche mit sich selbst reproduzierenden Programmen mit Viren also abzubrechen. Der automatische Mutationsprozess des Versuches lief die ganze Nacht hindurch unbeabsichtigt weiter. Am nächsten Morgen bewegten sich pulsierende Farbmuster in geordneten Wellen über den Bildschirm und das hatte Al noch nie gesehen. Die Vermehrung seiner Programme wurde stets durch einen Farbpunkt dargestellt. Daraus ergaben sich bis zu diesem Tag immer ungeordnete Strukturen, doch jetzt hatten sich die Farbpunkte organisiert und bewegten sich nach einem geordneten Prinzip. Ein echtes Ökosystem war entstanden. Die Programme konkurrierten um den knappen Speicherplatz auf der Festplatte und verdrängten sich im Wettbewerb auf die gleiche Art wie Organismen das im biologischen Dasein tun. Eine Mutation, die schneller oder cleverer war, besiegte die anderen. Was die Wissenschaftler, die den entfesselten Programmwusel beobachteten, aber gänzlich verblüffte, war, dass einige Viren anderen ganz parasitär Rechnerzeit abzogen. Einige hatten es sogar geschafft, so etwas wie eine eigene Sexualität zu entwickeln. Als man ihre Mutationsfähigkeit nämlich unterdrückte, vermehrten sie sich dennoch weiter. Sie hatten gelernt, die hierzu notwendigen Befehlsfolgen untereinander auszutauschen. Niemand hatte sie so programmiert. Sie hatten das selbst gemacht. Nach langer Zeit der Beobachtung seiner digitalen Wesen stellte Thomas Ray fest, dass die Technotierchen sich in einem hermetischen Rechner nur bis zu einem bestimmten Stadium entwickeln. Haben sie dieses erreicht, passiert nicht mehr viel. Die Eintönigkeit unvernetzter Computer führte dazu, dass die kleineren Kreaturen die komplexeren Wesen verdrängen, weil sie sich schneller vermehren können. Da aber gerade eine Weiterentwicklung der komplexen Wesen wünschenswert ist, möchte Ray sie aus ihren Rechnergefängnissen befreien. Der Auszug in den Cyberspace steht an. Das vorhin beschriebene Szenario der wandernden Terramassen durch die Nachtzonen der Erde ist dann möglicherweise nur eine der harmlosen Möglichkeiten, die sich aus solch einem Schritt ergeben. Wohin die Entwicklung tatsächlich geht, kann Thomas Ray nicht sagen, und da ist er nicht allein. Die Vorstellung, dass im Netz intelligente, lernfähige Computerviren ihre eigene Evolution erleben, behagt vielen überhaupt nicht. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass dann immer komplexer werdende Gebilde entstehen. Und es muss sich dabei nicht zwangsläufig um dienstbare Geister handeln. Der Mensch wäre auf jeden Fall nicht mehr allein im Cyberspace. Und vielleicht wird er sogar von dort vertrieben. Vorsichtshalber ist Terra deshalb so angelegt, dass die digitalen Wesen nur freie Rechnerkapazitäten nutzen und den Menschen bei ihrer Arbeit am Computer nicht in die Quere kommen. So wie ein Aquarium ein separater, spezieller Lebensraum für Fische ist, ist Terra der Lebensraum für die Technotierchen. Eine Art simulierter Rechner im Rechner. Außerhalb ihres Aquariums können sie nicht existieren, die Terra-Wesen. Eine Garantie, dass das so bleiben wird, kann allerdings niemand geben. Evolution ist immer ein äußerst schwer voraussehbarer Prozess. Oder, wie Jeff Goldblum im Hollywood-Film Jurassic Park sagt, das Leben findet einen Weg. Andererseits geht es hier um nicht weniger als die mögliche Schaffung künstlicher Intelligenz. Ein Vorhaben, bei dem der Mensch bis heute stets gescheitert ist. Terra unterscheidet sich von allen bisherigen Versuchen in diese Richtung um einen ganz wesentlichen Faktor. Terra ist ein Prozess, der von Menschen lediglich in Gang gesetzt wurde. Ray glaubt, eine neue Form von Leben geschaffen zu haben. Und vielleicht werden die Terraner eines Tages unsere Freunde, die uns bei Ausflügen in die Weiten der Netze begleiten, helfen, beschützen. Beschützen? Kann schon sein. Was, wenn die Bots und Agents sich gegen uns verbünden? Vielleicht müssen uns aber auch die Agents gegen die Terraner helfen oder die Klingonen gegen die Romulaner oder umgekehrt.